Dokumentation. Zur Kenntnisnahme. Vom Menschen wird erwartet, dass er etwas Passendes zu sagen weiß. Wem es an Beispielen gemangelt hat, dem wird es wahrscheinlich auch an dazu passenden Worten fehlen. Er kann weder verstehen noch einsehen, was ihn bedingt hat und warum das so sein wird. Ist einer erst einmal für längere Zeit nicht mehr richtig zu Wort gekommen, wird das seine Situation kaum verbessert haben. Er tritt dann notgedrungen auf der Stelle, weil er sich nicht eingebracht hat. Bewerten wir unsere Lebenssituation doch einmal. Was haben sich uns da für Fragen gestellt? Damit setzen wir uns im Stillen auseinander. Haben wir erst einmal etwas gefunden, was sich bei unseren Mitmenschen anzusprechen lohnt, dann sollte man so etwas auch tun. Dann wendet sich etwas zum Guten. Wir möchten mitteilen, was uns bedrückt hat, und wir sprechen davon, was uns erfreut. Beides soll dazu tauglich sein, dass man es anspricht.